Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute und diese Woche, heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, ein offenes Talk Radio. Ihr könnt anrufen, kostenfrei anrufen, unter 0800 5678 111. Faxen könnt ihr auch umsonst, unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht. Und in dieser Woche, das ist die Karin, und Karin ist 49 Jahre alt. Ich grüße herzlich. Ja, hallo Jürgen. Hallo Karin. Ich sehe dich ganz groß. Hast du das Taxi nicht bezahlt? Ob ich das Taxi nicht bezahlt habe? Nee, habe ich ganz genau gesehen. Hast Taxi geprellt? Ich habe das selbst gefahren, das Taxi. Ach, so ist das. Hat auch einen Führerschein, hat auch hoffentlich einen PBS. Etwa ein PBS? Ja, ein Personenbeförderungsschein. Ja, für mich alleine schon. Na ja, gut. Also wir reden über den Vorspann, ne? Ja. Die Leute denken wahrscheinlich, was reden die? Das ist ein Unfug. Also Karin, dein Thema. Ja, pass auf, also folgendermaßen, ich lebe seit 98, Oktober 98 lebe ich als Frau. Ich hab mich da geoutet. Ich war, bis zu diesem Zeitpunkt war ich selbstständig im Personenbeförderungsbereich, sprich Flughafentransfer. Und an dem Tag, als ich mich geoutet habe, konnte ich die Firma praktisch zumachen. Mhm. Mir sind die Kunden davon gelaufen. Also du bist ein transsexueller Mensch. Ja. Ja. Mhm. Und als ob ich jetzt praktisch ein schlechterer Fahrer wäre als vorher. Ich habe vor national und international auch Fernverkehr gefahren, also LKW gefahren. Mhm. Und jetzt wo ich Rock trage, werde ich diskriminiert. Ich bekomme keine Arbeit. Mhm. Du bist von deinem Arbeitgeber sofort rausgeschmissen worden? Nein, ich war selbstständig. Als was genau? Im Flughafentransfer. Wie kann man da selbstständig sein? Wir hatten 5 eigene Autos laufen und haben also von Bereich Karlsruhe von Karlsruhe nach Frankfurt Flughafen und auch andere Flughäfen angefahren. Sehr gut, und wenn du selbstständig warst, kann dich auch keiner rausschmeißen. Ja, aber ich konnte zumachen. Die Kunden sind mir davon gelaufen. Mhm. Aber die Kunden haben doch gar nicht gewusst, dass du vorher ein Mann warst. Die Kunden, oder haben die wir hatten Stammkunden. Mhm. Wir hatten Stammkunden, also zu 90% waren Stammkunden bei uns. Mhm. Und die sind mir also regelrecht davon gelaufen. Mhm. Wobei man ja eigentlich sagen müsste, dass eine Selbstständigkeit was schon optimale Voraussetzung ist. Ja, dass man eben nicht das abhängig habe ich auch gedacht. Also es war eine Stammkundschaft, ihr habt so einen Fahrdienst, der von Flughafen zu Flughafen oder zum Flughafen gefahren hat, ja. Die Leute. Mhm. Von Haustür zum Flughafen. Von Haustür zum Flughafen. Es ging aber immer um Flughafentransfer. Ja, richtig. Mhm. Und immer um Personen. Ihr habt also wir haben nebenher auch mal zwischendurch mal Kurierdienste gemacht. Ja, aber hauptsächlich eben Stammkundschaft. Und die Stammkundschaft hat gesagt, jetzt ist Karin, eine Frau und kein Mann mehr vorher. Mit der wollen wir jetzt nicht mehr fahren. Also mit meinem Rechtsvorgänger sind sie gefahren, mit mir nicht mehr. Mhm. Das war 1998. Du hast dich 98 operieren lassen? Nein. Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt geoutet. Ich habe meine OP noch nicht rum. Ach so. Das heißt nämlich rum, du hast sie noch nicht durchführen lassen. Es gibt gewisse gesetzliche Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Mhm. Das heißt, ich muss meinen Alltagstest bestehen. Ja, ich weiß, ja. Oh, ja, erzähle ich ja dir nichts Neues, aber den Hörern draußen. Genau, man muss eine ganze Menge Hürden muss man nehmen, bevor man sich operieren lassen kann. Es sind ungeheure viele Hürden. Mhm. Vor allem Beschluss hat mich meine Lebensgefährtin jetzt vor 5 Monaten verlassen. Mhm. Und seit dem einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen, ich stehe immer so, ich habe jetzt in der Zwischenzeit 6 Mal Versuche hinter mir. Mhm. Heißt das denn, dass du jetzt auch seit 98 arbeitslos bist? Mhm. Ja. Bitte? Heißt das denn auch, dass du jetzt seit 1998 ich bin seit 98 arbeitslos. Mhm. Und ich hänge quasi im Staat auf der Tasche. Lebe von der Stütze. Obwohl du eigentlich arbeiten würdest wollen? Also du kannst arbeiten, du würdest gerne fahren beispielsweise? Ach, nicht nur, ich würde wirklich alles machen. Mhm. Wenn mir einer anbietet, ich könnte morgen in Kiel anfangen, als Klofrau von Labö, würde ich das machen. Aber ich meine, die Welt ist ja traurigerweise immer noch so kleinkariert. Ja, es gab ja vor einiger Zeit diesen Fall mit dem Bürgermeister in Ostdeutschland. Ich bin mit der Michaela Lindner befreundet gewesen. Genau. Wir sind eng befreundet. Mhm. Also wir haben uns jetzt leider in der Zwischenzeit ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Aber ich kenne auch andere transsexuelle Frauen, zum Beispiel jetzt die Marion Holler aus Stuttgart, die ist auch medienbekannt. Sag mal, Karin, was mich doch immer, ich muss da nochmal nachhaken mit der Selbstständigkeit. Du hast gesagt, ihr hattet Stammkundschaft und die Stammkundschaft hat ja gesagt, ich will nicht mehr mit so einer fahren. Ja, ne? Ja. Hättest du denn nicht irgendwie das umorganisieren können, dass du, andere Fahrten oder dir eine andere Kundschaft hättest aufbauen können? Nein. Und dazu sind die Leute einfach zu kleinkariert. Noch dazu, weil ich habe auf dem Dorf gewohnt und ähnlich wie Quellendorf. Klar. Ich muss dazu sagen, also wirklich die Kollegin da, die Freundin aus Stuttgart zitieren, Quellendorf ist überall. Mm-hmm. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass deine Lebenspartnerin, ja, also meine Lebensgefährtin. Wir sagen jetzt nochmal, du warst vorher ein Mann. Ja. Ne, dann, das ist ja also ein bisschen kompliziert bei Transsexuellen. Ja. Mit er und sie und früher und heute. Also du warst früher ein Mann, du hattest eine Lebensgefährtin. Ja. Die hat dich jetzt auch verlassen. Ja, die lebt mit einer anderen Transsexuellen jetzt zusammen. Ach, die lebt mit einer anderen Transsexuellen zusammen. Also es liegt gar nicht daran, dass du transsexuell bist. Nö. Bei uns hat es da ein paar Reibereien gegeben und da gab es den großen Knatsch. Mhm. Weil, ich würde es einfach mal so sagen, ich hatte einen Haushalt am Hals, ich hatte das Kind zu versorgen, ich hatte sie zu versorgen und sie hatte... Ist das euer Kind? Darf man nicht so laut sagen, ja. Ja. Mhm. Ja. Ist die denn jetzt mit einem anderen Transsexuellen zusammen, der mutiert ist von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann? Nein, von Mann zur Frau. Also wie bei dir, in deinem Fall. Ja, wie bei mir. Also es liegt jetzt gar nicht in dieser Sache, sondern es ist eine ganz schlichte Liebesdramatik, wie alle das auch erlebt haben. Ja, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Mhm. Dann gab es eben den ganz großen Krach. Mhm. Und in der Zwischenzeit, seit wir uns getrennt haben, habe ich also jetzt sechs Selbstmordversuche hinter mir, viermal mit Tabletten. Es hat einfach nicht geklappt. Gott sei Dank, und das ist ja auch nicht die Lösung. Und zweimal haben sie mich schon abgeschnitten. Ich war also schon blau. Aber Karin, das ist ja nun wirklich nicht die Lösung all dieser Probleme. In der Zwischenzeit habe ich es auch gemerkt. Ich bekomme jetzt ziemlich starke Beruhigungsmittel. Mhm. Das ist aber allerdings auch keine Lösung. Mhm. Ich bin also in der Zwischenzeit ein Fall für ein Psycho. Weißt du, wenn man solche Geschichten hört, das ist so für mich jetzt im Moment, wo ich eigentlich in einer sehr toleranten Umgebung lebe und in einer schrägen Stadt wie Köln, kann ich das eigentlich gar nicht glauben, dass es so kleinkarierte Menschen gibt, die sagen, ich lasse mich von dieser Person nicht fahren, nur weil die heute einen Rock anhat und gestern eine Hose anhat. Ja, Das ist doch dämlich ersten Ranges. Aufgrund der Diskriminierung bin ich jetzt schon in eine andere Stadt gezogen. Also ich wohne jetzt in Rastatt. Ich habe vorher im Kreis Karlsruhe gewohnt. In Waldbronn habe ich genauer gewohnt. So, jetzt bist du in einer anderen Stadt. Kannst du dich denn da nicht wieder selbstständig machen als Fahrerin? Nein. Warum nicht? Ich bin in der Zwischenzeit schon mal etwas zu bekannt. Zumal ich auch, zu meiner Schande muss ich jetzt über diesen Sender sagen, was ich eigentlich nicht gerne wollte. Ich habe über Sat.1 jetzt zwei Sendungen gemacht. Eine bei Vera, auch über Transsexualität. Und eine, die jetzt am Donnerstag läuft, auch über Sat.1. Also das ist deine Form, offensiv umzugehen, vielleicht auch die Sache so zu bewältigen. Ja, das ist meine Art, jetzt rauszugehen an die Öffentlichkeit. Aber vielleicht kann sich daraus auch etwas entwickeln, dass du vielleicht Angebote bekommst von Leuten, die zu dir sagen, komm, Karin, bei mir kannst du arbeiten. Sagen wir mal so, dein Wort in Gottes Gehör. Mein Wort in Gottes Gehör. Liebe Karin, wirklich mein Gott in Gottes Gehör. Mhm. Und ich finde, dass du eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung hast und hoffe, dass du weit ab bist von allen Selbsttötungsversuchen oder Ähnlichem. Böse Zungen behaupten ja, ich hätte Haare auf die Zähne. Das stimmt allerdings. Also eine Straßenkehrmaschine ist ein Dreck gegen mich. Das ist auch gut so, dass du das hast, damit du die ganzen dummen kleinen Spießer zur Seite pitchen kannst. Ja. Zumindest mit Worten. Gut, das werde ich auch tun. Also so leicht lasse ich mich nicht drankriegen. Das ist schön. Ich habe immer noch ein Widerwort. Liebe Karin, alles Gute von Herzen. Danke. Vielleicht können wir irgendwann nochmal reden und du sagst mir, es ist richtig bergauf gegangen, ich habe einen Job, ich habe eine Selbstständigkeit oder irgendwas. Vielleicht. Es geht mir gut. Ich würde mich freuen, wenn du dich dann bei mir nochmal melden würdest. Das werde ich auf jeden Fall tun. Alles Gute, Karin. Ich wünsche dir noch was. Danke alles sehr. Alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. ihr Lieben, was war es doch ein wunderbares Wochenende. Endlich ist dieser Egoist, dieser selbstsüchtige Walter aus dem Container herausgewählt worden. Und wir haben eine neue Heulsuse der Nation, nämlich Ebru. Ich ertrag es nicht mehr. Sie heult wirklich so, als wäre Walter gestorben. Und Walter schert sich einen Scheißdreck. Darum. Vielleicht wird ihm heute klar, wenn er heute die Sendung gesehen hat, wenn er sie gesehen hat, ich glaube gar nicht, dass er sich das anschaut, was er da angerichtet hat. Er hat sich ja wirklich überhaupt nicht in feuchten Kehricht darum gekümmert, was in diesem Mädchen, und dieses Mädchen geht mir auch sehr auf den Senkel, aber dennoch, was er mit diesem Mädchen angerichtet hat. Also das ist unglaublich. Aber es war ein gutes Wochenende, wir müssen ihn jetzt nicht mehr angucken. Das ist sehr schön. Michael, 35 Jahre alt, guten Morgen. Ja. Hallo Michael. Hallo Domian. So, jetzt zu dir. Ja, zu mir. Was ist mit mir? Also ich bin jetzt seit einem Jahr wieder bei den Eltern. Aha. Ja. Mit 35? Mit 35, genau. Wie kommt's? Wie kommt's? Ich hatte einen Handbruch durch einen Motorradunfall. Mhm. Und ja, irgendwie kann man so Angebote wie komm zu uns und du hast ja hier ein schönes Leben und so, und da habe ich mich drauf eingelassen. Mhm. Und ich merke heute, dass mir da irgendwie nicht so gut mitgeht. Mhm. Wie hast du denn vorher gelebt? Ja, vorher war ich alleine. Das heißt, meine Eltern haben eine Eigentumswohnung. Mhm. Und da wohnte ich in der Eigentumswohnung halt. Ne? Wie, die Eltern haben eine Eigentumswohnung und da wohntest du in der Eigentumswohnung? Deine ja. Eltern oder wie? Da wohnte ich in der Eigentumswohnung der Eltern. Ja. Aber die wohnten nicht mit dir in der Eigentumswohnung? Nee, die wohnten nicht mit mir. Nee. Also sie haben den Jungen, den kleinen Michael mit 35 Jahren, da umsonst wohnen lassen? Ganz genau. Ganz was machst denn du vom Beruf? Ja, vom Beruf bin ich Kunststoffformgeber. Was? Kunststoffformgeber? Kunststoffformgeber, hm? Ja genau. Hast du eine Anstellung, eine Arbeit? Ich hatte eine Arbeit, hm? So bis 87, und dann wollte ich was anderes machen. Ja, bis 87, das ist lange her. Ist lange her, ne? Mhm. Genau. Ja, ich dachte, mach mal was anderes. Und dann habe ich halt so in Richtung Kunststofftechnik geguckt. Mhm. Und bin dann so auf den CNC-Techniker gekommen. Mhm. Habe ich ein Jahr lang gemacht, aber dann war das wohl nicht der Hit. Und dann habe ich ein Abitur nachgemacht. Und in der zweiten Ausbildung, ich hatte eine zweite Ausbildung begonnen, mhm, ich war an Krebs erkrankt. Und das war dann weniger schön halt. Mhm. Was ist eigentlich das Thema unseres Gesprächs? Das Thema ist wohl die Abhängigkeit vom Elternhaus, mhm, immer noch. Nun sind ja da viele Dinge zueinander gekommen. Du bist an Krebs erkrankt. In welchem Jahr? Das waren 94. 94. Ich hoffe, dass die Krankheit besiegt wurde endgültig. Das ist besiegt, ja. Ja? Besiegt. Seit wann bist du denn dann wieder richtig gesund? Ja, man kann sagen, seit 95 bin ich wieder... Immerhin, seit 95. Und hast du dann nach 95 auch wieder gearbeitet? Ja, eben nicht. Also ich war dann, ich meine, ich musste aufgrund der Krebserkrankung, habe ich auch Psychotherapie gemacht. Mhm. Und dann ging es mir halt von der Psyche her ziemlich schlecht. Ja, und da habe ich mir so auch arbeitsmäßig ein bisschen umgeguckt, aber ich bin dann nur auf so Nebenjobs gekommen. Also mhm. Zeitung das heißt, austragen und sowas halt. Das heißt, im Prinzip hängst du seit 5 Jahren rum? Ich hänge seit 5 Jahren rum. Und jetzt hast du noch durchs Motorradfahren eine Hand gebrochen? Genau. Und fragen wir uns alle natürlich, wo hat der Junge das Geld für das Motorrad her? Von Mama und Papa wahrscheinlich? Ja, ganz genau, ja. Und wohnt gut und fett in einer Eigentumswohnung. Wie groß ist die Eigentumswohnung von der Mama? Die von Mama und Papa ist 57 Quadratmeter. Mhm, also keine Miete. Und dein Lebensunterhalt, bezahlen das die Eltern auch? Nee, die tun mir zwar im Monat was dabei, aber im Grunde kriege ich Arbeitslosenhilfe. Mhm. Und du bist jetzt aus dieser Eigentumswohnung ausgezogen in das Haus deiner Eltern oder in die Wohnung deiner Eltern? In die Wohnung meiner Eltern, ja. Also jetzt bist du wieder noch ein größerer Rückschritt, sage ich jetzt mal gleich wertend. Ja, für sie schon. Mit 35 Jahren? Mit 35 Jahren. Du hast Abitur, du hast eine Berufsausbildung. Ja. Bist eigentlich ein fitter Kerl, bist auch jetzt abgesehen von der Hand, na gut, das kann man ja, das hoffe ich, dass das wieder... Das ist okay. Dass das okay ist. Könntest du eigentlich richtig losstarten, ne? Ich bist könnte in losstarten. Saft und Kraft mit deinen 35 Jahren und bist bei Mama unterm Rock. Ja, genau. Na klasse. Na klasse. Das heißt Spiel, ne? Und darf ich mal fragen, warum? Ja, warum? Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich suche nach einer Idee für mich, wo ich sage, das ist es jetzt halt. Also ich möchte irgendwie was haben, wo ich denke, das machst du jetzt, verstehst du auch. Ich glaube, die beste Idee wäre, dir den Geldhahn zuzudrehen. Dann kämpfst du schon ganz schnell auf eigene Ideen. Ja, das ist natürlich äußerst gemein. Papa Staat müsste jetzt sagen, Njet, Michael. Und Mama und Papa müssten auch sagen, Njet, Michael. Was meinst du, wie schnell der Michael seinen Arsch hochbekäme? Das könnte gut sein. Das glaube ich ganz sicher. Glaubst du auch, ne? Ja. Was ist dein Wunsch denn? Was würdest du denn gerne machen, wenn du mal so luxuriös träumst? Ja, ich glaube, so in Richtung Grafik. Das wäre so mein Wunsch irgendwie. Gut. Das ist eine Richtung. Jetzt könnte man sich ja überlegen, ich bin 35 Jahre alt, kann man da noch irgendwas reißen? Gibt es da noch Ausbildung oder so? Hast du dich da erkundigt schon? Ja, ich bin im Moment so im Kontakt mit dem Arbeitsamt und ich warte da auf ein Gespräch mit denen. Vergiss es, setz dich selbst dahinter. Unterhalte dich mit Firmen, mit Grafikerschulen, Recherche, nimm die Recherche selbst in die Hand. Ja, wäre wohl am besten, ja. Ich glaube schon. Dieses sich verlassen immer auf das Arbeitsamt, das ist doch Kacke. Die haben doch genug zu tun. Die haben doch genug zu tun mit Leuten, die es vielleicht noch nötiger haben, dass man sich mit ihnen beschäftigt, als denn mit dir. Ja, ich mag das schon, weil ich, wenn ich da hinkomme, habe ich auch eher das Gefühl, so, die wollen nur, dass man sich meldet und dann kriegt man sein Geld und dann ist es gut. Also die beschäftigen sich nicht großartig. Ja, aber wir wollen denen gar nicht die Schuld geben. Du sollst dich verdammt nochmal selbst drum kümmern. Ja, ist ja gut. Ja, ne? Man schiebt immer so leicht die Schuld ab. Ja, das Arbeitsamt, die machen ja nichts für mich und die geben mir nichts, ne? Verdammt nochmal, setz dich auf deinen eigenen Arsch. Ja, das ist schon besser, ja. Glaub ich. Und warum bist du denn jetzt aus der Wohnung noch ausgezogen? Da war doch zumindest eine gewisse Distanz zu den Eltern da. Ja, das war so, das dachte ich vorhin auch schon mal, das war so ein Punkt wie, ich fühlte mich in diesen 9 Jahren, fühlte ich mich sehr abgeschnitten von denen. Also die riefen auch nicht an irgendwo. Hm. Und da fühlte ich mich sehr einsam. Und jetzt, wo die sagten, komm zu uns irgendwo, das war für mich so eine Art wie, sie wollen ja noch was von mir irgendwo. Hast du keine Freunde? Wenig. Um nicht zu sagen kaum oder gar nicht. Ja, einen. Einen. Hast du eine Freundin? Eine Freundin ist vorbei, das hat sich erledigt. Wie lange warst du mit der zusammen? Grob gerechnet so 3 Monate zusammen, mit zusammen wohnen auch. Und zusammen waren wir vielleicht so ein Jahr, würde ich mal sagen. Und wie lange liegt das jetzt zurück, dass sie gesagt hat, auf Wiedersehen? Das war so 97, 98. Ach so, auch schon so lange her. Auch schon. Und seitdem ist frauenmäßig auch nichts abgegangen? Auch nicht unbedingt, nee. Mensch, Michael, du hängst ja so richtig im Quark drin. Ja, ich hänge echt im Quark, ja, kann man so sagen. Mhm. Ich renne jetzt dauernd zu Weihnachtsmärkten und so, aber das ist auch nicht der Hit irgendwo. Nee, was machst du denn da? Ja, ich weiß nicht, ich suche mich da irgendwie ein bisschen Orientierung irgendwo. Orientierung? Also. Orientierung auf dem Weihnachtsmarkt? Hä? Ja, wer weiß, ne? Vielleicht so weihnachtsmäßig irgendwie so eine Inspiration irgendwie. Ach, das war also Unsinn. Ja. Ich glaube, du musst halt einfach dein Leben in die Hand nehmen. Du musst sehen, dass du einen Job kriegst und du musst über kurz oder lang organisieren, dass du aus dem Elternhaus ausziehst. Ja, das glaube ich auch, ja. Das fällt irgendwie an, ja. Ich verstehe aber deine Eltern nicht. Was sind das für Eltern, die sich dann einen hocherwachsenen Muttersohn weiter heranzüchten und an sich binden? Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind. Ja, da haben wir es schon wieder. Diese Einzelkinder, ne? Mhm. Nee, das ist aber irgendwie, ja, da lief vieles schief bei mir im Elternhaus. Also lief, ich glaube, mein Vater ist auch der treibende Pole irgendwo. Der möchte gerne auch, dass ich so mich mit ihm verbunden fühle und... Aber Michael, du kannst jetzt nicht kommen mit, es lief vieles schief im Elternhaus. Was meinst du, bei wie vielen Menschen vieles schief lief im Elternhaus? Das habe ich schon gehört. Ne? Und die trotzdem ihren Weg gehen. Das habe ich schon gehört. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da viel schiefgelaufen ist und was dir dein Leben erschwert und dein Lebensweg. Aber dennoch ist das keine Entschuldigung, sich so hängen zu lassen. Nee, das ist schon richtig. Ja. Wie gesagt, ich warte auf... Ja, bis jetzt hatte ich in meinem Leben immer so eine Art Inspiration. Das war mit dem Abitur so, da wusste ich ganz genau, boah, du willst Abitur machen, also machst Abitur. Habe ich auch geschafft, ne? Und jetzt machte ich irgendwie auch so den Kick irgendwie, das ist es jetzt. Ja, aber das hört sich wirklich so an, als würdest du da bräsig zu Hause sitzen und ich warte auf die Inspiration. Aber ich glaube, so einfach ist das jetzt nicht mehr. Du musst da selbst eine Initialzündung irgendwie finden. Ja. Hm? Ja, glaube ich auch. Ja. Würde mich sehr freuen, mit dir nochmal zu reden, wenn du mir erzählen würdest, ich habe das und das und das gemacht und ich wohne auch jetzt nicht mehr bei Mama und Papa, vielleicht im Frühjahr oder so. Ja, genau. Hab ich auch vor, ja. Dann rufst du mich bitte nochmal an. Ja, mache ich. Ja? Kein Problem. Und jetzt volle Kanne, tritt dich selbst in den Hintern. Alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss, Michael. Jo, tschüss. Tschö. 0800 5678 111, meine Telefonnummer, meine Faxnummer 0800 5678 110. Meine nächste Anruferin, das ist die Irene. Und Irene ist 56 Jahre alt. Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Irene, was ist dein Thema? Mein Thema ist der Horst, der bei dir, ich glaube, letzte Woche angerufen hat. Und der mit seiner Frau im Jenseits immer spricht. Ach, der mit den vielen Leben. Mit den... mit den vielen Leben? Ja, der hat gesagt, doch, das ist der. Der hat gesagt, es gibt 13 Lebensstufen. Ah. Ich habe ihn gefragt mit dem Sinn des Lebens und ja. Er hat gesagt, dass die Frau verstorben ist und dass er schon, ich weiß nicht, Dutzende von Kontakten zu der Frau aufgebaut hatte, genau. Über ein Medium. Ja. Und dieses Medium spricht dann genauso wie seine Frau. Ich fasse das nochmal zusammen für die Leute, die nicht dabei waren vorhin. Ja. Das Medium spricht wie seine Frau und das Medium sagt Dinge, die nur seine Frau wissen kann oder die nur seine Frau und er wissen können. Nee, also heute... Ja, so hat er das aber erzählt. Ja, ne? So hat er das erzählt, genau. So, und jetzt du? Und heute war ja eine Sendung bei Hans Meiser live und da war dieser gute Horst. Da hat er ja auch drauf hingewiesen. Hat er dir doch auch erzählt? Genau, ja. Nee, das war bei Hans Meiser, ist bei RTL. Und? Das habe ich mir dann heute angeguckt. Ja. Und dann haben sie Aufnahmen gemacht in Wien. Das Ganze spielt sich ja immer in Wien. So hat er erzählt, ne? Genau. Ja. Er fährt ja immer nach Wien und da hat man ihn jetzt aufgenommen mit dem Medium zusammen. Und die hat da gelegen und er hat in ihre Hand gehalten und sie hat gesprochen. Und sie hat gesprochen, ich liebe dich, ich möchte dich sehen und mir geht es gut und wie geht es dir? Also das war so makaber, das war so entsetzlich, da habe ich gedacht, also was Menschen so machen können oder. Aber er hat ja gesagt, dass das die Stimme seiner Frau sei. Ja. Die dann aus dem Medium herausspricht. Genau. Das kannst du natürlich nicht beurteilen, weil du die Stimme der Frau nicht kennst. Nein, also aber das ist ja nur ein Gewinner praktisch. Und da hat er dann gesagt, das hört sich so an, oder so hat sich das angehört, als sie krank war. Sie war ja so ins Koma doch gefallen, ne? Erst ins Koma und dann ins Wachkoma. Und so ist diese Stimme jetzt. Also, hast du den Eindruck, hat dich das nur gegruselt oder hast du ihm das nicht geglaubt? Hast du der ganzen Sache nicht geglaubt? Also, ich glaub die ganze Sache sowieso nicht. Also, da kann sonst wer kommen. Da war auch noch von Hellseher, ne? Also, ich glaube an diesen ganzen Spökenkram. Weißt du, Irene, glaube ich da nicht. Ich habe bei dem Gespräch auch, weil ich glaube da ja auch nicht dran an sowas. Und ich wollte nicht so massiv gegen ihn reden, als er hier angerufen hat. Weil es ja seine Art und Weise war, mit der Trauer umzugehen und die Trauer zu verkraften. Und wenn das sein Weg ist, dann soll man ihm das ja auch nicht kaputt machen. Ich glaube es auch nicht, ich halte es auch für Quatsch, aber er glaubt es und es ist in seiner Welt stimmig und dann ist es ja auch okay. Ja, es sind ja natürlich auch Leute noch hinter ihm. Dieser Mann, der ihn ja praktisch da nach Wien geholt hat, ne, der ihn ja auf einer Messe haben die sich ja kennengelernt, ne? So wie er das damals erzählt hat. Ja, das hat schon einen komischen Beigeschmack. Und heute hatte er dann auch im Fernsehen ein Buch. Und dieses Buch will er jetzt verkaufen. Ja, das hat mich auch stutzig gemacht in meiner Sendung. Er hat ja auf das Buch auch noch hingewiesen. Genau. Wenn das so einen Beigeschmack hat, dass er über diese Geschichte Werbung machen möchte für sein Buch. Genau, dass er jetzt Geld verdienen will damit. Ne? Ja, ich weiß es. Und da ging es eben auch um diese Leben. Und was hat er nochmal gesagt? Also Jesus wäre, das wird ja so in irgendwelchen Quadraten, wenn ich dann halt solche Zahlen, weißt du, hat er dir ja auch erzählt, konntest du dich auch daran erinnern. Und Jesus wäre dann nur in Nummer 5. Ja. Ne? Also Jesus existiert ja eigentlich praktisch gar nicht. Ja, es ist schon eine diffuse Ideologie, also brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Das ist also absolut, und nun will er aber, da hat Hans Meiser gesagt, ob das denn die Stimme seiner Frau ist, hat er gesagt, nein, das will er jetzt nochmal kontrollieren lassen, das will er jetzt nochmal untersuchen lassen, ob das die Stimme seiner Frau ist. Also beeindruckend war ja schon, er hat ja gesagt, dass er aus Kummer und Schmerz sich das Leben selbst nehmen wollte. Und durch diese ganzen Aktionen mit diesem Medium und was da alles passiert ist, hat er ja wieder einen Zugang zum Leben gefunden. Also ich denke, dass die ganze Sache so eine Sache ist, dass die auch ins Fernsehen wollten damit. Ne? Denn dieses Medium, das ist ja da gewesen. Ach so. Und die wollten jetzt unbedingt, dass diese Frau... Um für sich Reklame zu machen, um eventuell dann irgendwann neue Aufträge zu kriegen und vielleicht auch Kohle dann zu machen damit. Ja, also auf jeden Fall wollten die das jetzt während der Sendung. Da hat Weiser gesagt, das geht nicht, das können wir jetzt in der Werbepause machen. Und dann haben sie es aufgezeichnet und dann haben sie dann eben dieses Medium reingeholt. Und das waren sie, also es war jetzt ja nicht live, das war jetzt das, was sie gedreht haben mit der Fernsehpause. Ne? So, nun lag die da auf so einem, was was war das, eine Bank oder was? Und dann sah man so, wie sie mit dem Kopf so nach hinten fiel, weißt du, wie das immer so ist mit der Hypnose. Und dann fingen sie wieder an mit diesen, mit der weinerlichen Stimme, ne? Aber das ging nur ein paar Sekunden und dann war es vorbei. Also, ich merke schon, dass du sehr skeptisch bist und es ist auch okay, dass du skeptisch bist. Ja, absolut. Wenn das eine ganz ausgebuffte Methode ist, um PA für ein Buch zu machen, finde ich es auch beschissen. Wenn es sein Weg ist, mit dem Tod seiner Frau zur Rande zu kommen, wollen wir darüber nicht urteilen. Nee, aber so sah er eigentlich nicht aus. Ne? So, das muss ich ja außerdem noch sagen, dass du mir jede Nacht den Schlaf raubst. Immer denke ich... Ich bitte um Entschuldigung. Denke ich, jetzt gehst du ins Bett. Da denke ich, warte mal, ich arbeite nicht. Da denke ich, bis eins, kurz nach eins kannst du noch warten, dann hörst du das erstmal an, was wir zu sagen haben. Und jedes Mal sitze ich vor dem Fernseher und klebe zwei am Fernseher. Ich entschuldige mich und freue mich dennoch. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich dir den Schlaf rauben darf. Ja. Irene. Und über Big Brother könnte ich mich stundenlang mit dir unterhalten. Nee, ist es nicht wahr? Ich bin absoluter Big Brother-Fan. Lass uns doch ein klein bisschen darüber reden. Hast du denn am Samstag die Show gesehen? Christian ist geil. Christian ist super geil. Ne, wie er sagte, ich fand dich, Walter, im Container doof. Ich finde dich jetzt immer noch doof. Ne? Ich finde den so entsetzlich. Du fandst ihn entsetzlich? Ich finde den zum Kotzen. Aber Irene, er ist doch ehrlich. Was? Wie reden wir jetzt? Über Christian? Also Christian finde ich gut. Obwohl es manchmal auch, also manchmal muss er sich vielleicht auch ein bisschen im Zaun halten. Ja. Aber das, was er gesagt hat, ich fand dich im Container scheiße und ich finde dich immer noch scheiße, hat mir völlig aus dem Herzen gesprochen. Mir auch, ja. Und wenn ich die Ebro sehe, also der Walter kann doch nicht, der ist doch Mediziner. So blöd kann man ja nicht sein. Nein, das ist ein Egoist. Der hat sich das Leben schön gemacht und das war dem scheißegal, was mit der los ist. Aber sie kann einem wirklich sehr auf den Senkel gehen, ne? Dieses Geweinerliche und Getue und Gekreische. Die Eflo, die ist ja absolut daneben. Ne? Also das kann ja nicht angehen. Und die liebt ihn total und die weiß ganz genau, wenn sie aus dem Container kommt, nichts mehr so, wie es gewesen ist. Nichts, die hat keine Schnitte. Gar nichts. Nein. Ist vorbei. Und ich denke fast, dass die auch noch in den nächsten Tagen geht. Und dass die Alida so solidarisch ist, also das finde ich absolut super von der. Wobei, Irene, ich muss sagen, ich finde das mittlerweile auch schon ein bisschen albern, diese Mädchensolidarität. Weil sie hat ja die Ebro auch nie darauf aufmerksam gemacht, dass der Walter ein falsches Spiel spielt. Das müssen die doch da auch gemerkt haben. Das haben ja Karin und Daniela heute gesagt vor der Kamera. Ne, sie wurden interviewt, die sind nun aus ihrem Liebesurlaub wieder zurückgekommen. Und alles happy, super. Und die wurden interviewt und hat Daniela gesagt, das haben wir gewusst. Siehst du? Das haben wir gewusst. Also muss die Alida das doch, ein böses Spiel dann muss die Alida das doch auch gemerkt haben. Und sie macht ihr jetzt immer noch Hoffnung, wenn du rauskommst, dann ist alles ganz toll und er denkt an dich und er will nicht, dass du traurig bist. Der denkt einen Scheißdreck an die. Ach, was? Ja? Der war doch heute auch wieder im Fernsehen, dieses süffisante Lächeln, das man sieht von ihm. Ne? Und dann sein Vater. Und dann kuschelt sich seine Schwester so an ihn, da gehen mir die Haare. Aber ihm ging der Arsch richtig auf Grundeis Samstagabend in der Show, als der Christian ihn so angefahren hat, ne? Ja. Aber ja. Volle Kanne, ne? Ja. Das hat mir gut gefallen. Sagt er ja immer, Also der ist ja sowas von falsch und durchtrieben. Das ist ja schon... So, Reni, jetzt haben wir genug gehetzt. Ich muss nochmal wieder anrufen. Aber wir sind, glaube ich, einer Meinung, was diese Sache angeht, ne? Ja. Alles Gute. Die müssen raus. Ja. Die Ebro muss auch noch raus. Ja, die muss ich raus. Sehe ich auch so. Ist die nächste. Okay, du. Alles Gute, Irene. Tschüss. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Juhu, tschüss. Ich habe übrigens ein Geschenk bekommen. Das will ich euch doch mal zeigen und den Radiozuhörern werde ich es beschreiben. Einen wunderschönen Adventskranz. Ich hoffe, das Fernsehen kann das jetzt so einfangen. Einen ganz tollen Adventskranz mit einer... mit echtem Gehörn, mit kleinen Hörnern, könnt ihr das sehen? Einem sehr schönen Nikolaus. Dann ganz tollem, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das ist kein Plastik, das ist irgendwie was aus... Nee, das ist echt. Das ist echtes, echte Tanne. Sehr schön dekoriert. Und dazu ein Brief von Marlene aus Erftstadt. Und die schreibt, hallo Jürgen, hier ist meine versprochene Nikolaus-Überraschung. Wir haben in der Nacht vom 23.11. auf 24.11. über meinen Nikolaus-Tick gesprochen. Ich habe über 200 Nikoläuse zu Hause. Mir hat das Gespräch mit dir viel Freude bereitet und nun möchte und hoffe ich, dass ich dir mit meinem selbstgebastelten Adventskranz danken kann. Also sie hofft, dass sie mir danken kann. Das ist eine ganz tolle Sache, Marlene. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Sehr schön. Nimm mich gleich mit nach Hause. Freue ich mich sehr. Überhaupt nicht kitschig, sondern sehr, sehr liebevoll zusammengestellt. Vielen Dank. So. Ach, jetzt machen wir Pause. Jetzt haben wir 1.30 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 30 und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen haben wir ein festes Thema und das Thema morgen heißt böse Frauen. Böse Frauen. Ich möchte mit bösen Frauen reden und ich möchte gerne mit euch über böse Frauen reden. Über eure Schwiegermutter, eure Nachbarin, eure Schwester, eure Mutter, eure Frau vielleicht. Böse Frauen, Thema morgen bei Domian. Heute offene Themenshow, offenes Telefon, Talkshow, offene Telefon-Talkshow 0800 5678 111. Die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer, Anruferin, das ist Claudia und Claudia ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Claudia. Ich habe schon mal vor einem halben Jahr mit dir gesprochen. Aha. Und mein Thema war damals, jemand im Stich gelassen zu haben. Mhm. Und da ging es um einen Sonny. Wir waren ziemlich lange zusammen. Wir hatten zusammen einen Unfall, einen Klettunfall. Und er lag 3 Monate im Koma. Ich weiß, ich erinnere mich, ja. Ja, mhm. Und ich habe ihn dann noch nach dem Koma 9 Monate gepflegt. Das war ein Kletterunfall, ne? Genau, mhm. Und damals war ich ja noch nicht darüber hinweg und es ist jetzt immer noch so. Damals hatte ich zum Sonny keinen Kontakt mehr und heute hat sich das geändert. Seine Familie hat mit mir Kontakt aufgenommen. Also wir rekonstruieren nochmal den Fall. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile her, dass wir... Wann hast du gesagt, haben wir geredet? Vor einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr, genau. Mhm. Ihr seid zusammen geklettert. Ja. Und dann ist der Sonny, so heißt der Freund. Ja, ist 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Schwer verletzt. Ja, er war nicht gesichert, er hatte keinen Helm auf. Mhm. Und hat sich innere Kopfblutungen zugezogen. Mhm. Und alles gebrochen, was ein Mensch sprechen kann. Er lag dann 3 Monate im Koma, mhm. Und ich war aber die ganzen 3 Monate jeden Tag bei ihm, von morgens bis abends. Mhm. Und es war dann 9 Monate nach dem Koma genauso. Und du hast angerufen, damals zu dem Thema im Stich gelassen. Ja, ich habe die Beziehung dann nach den 9 Monaten nach dem Koma beendet, mhm. Weil ich keine Kraft mehr hatte. Ich habe nichts mehr getan für mich. Ich habe alles vernachlässigt, meine Familie, meinen Beruf, alles. Mhm. War eigentlich denn damals die Liebe noch da oder auch nicht mehr so? Die Liebe blieb ziemlich auf der Strecke, weil es einfach das Leid und das alles war viel, viel, viel stärker als die Liebe irgendwie. Ich dachte zwar am Anfang, dass ich das aushalten würde, da ich ihn ja geliebt habe und er mich auch. Mhm. Und dass Liebe alle Hürden nehmen kann. Mhm. Und das war aber ziemlich naiv, weil... So, jetzt hast du ihn damals nach all diesen schweren... Ihr wart jetzt ein Paar vorher, ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Er war so lange krank, ganz so lange im Koma gelegen und du hast ihn dann verlassen quasi. Ja. Und daraufhin gab es natürlich auch eine üble Reaktion von Seiten der Schwiegereltern, sage ich erstmal in Spe, ne? Ja, weil sie haben in mir die Möglichkeit gesehen, Sonny abschieben zu können. Mhm. Weil der Kontakt oder die Verbindung zwischen den Eltern und dem Sohn ist nicht besonders gut gewesen. Mhm. Die Eltern, die sind geschieden. Mhm. Die Mutter, die hat 4 Kinder von 4 verschiedenen Männern. Mhm. Und da war, ja, das Verhältnis halt nicht besonders gut. Okay, was ist jetzt genau passiert und was ist heute los? Also heute sieht es so aus, dass wir hatten wieder dann telefonischen Kontakt. Mhm. Und die Mutter, die hat mich angerufen und gesagt, dass Sonny sich aufgegeben hat und keine Therapien mehr macht. Wir müssen euch auch nochmal erzählen, wie die Genesung sich vollzogen hat von deinem ehemaligen Freund. Ja, also mittlerweile, ich habe ihn wiedergesehen. Mhm. Und mittlerweile läuft er am Rollator. Was ist das? Das ist so ein Hilfsgegenstand, dass man laufen kann. So eine Gehhilfe, ne? Ja, eine Gehhilfe. Mhm. Auf 4 Rädern. Mhm. Ist er denn geistig wieder ganz da? Geistig war er sofort nach dem Koma wieder da. Vollständig. Mhm. Nur, sag ich mal, das Körperliche, das ist noch sehr rapide angeschlagen. Mhm. So, er war rechtzeitig gelähmt. Mhm. Das ist jetzt, hat sich das irgendwie, ja, ist das anders? Das wirkt sich anders aus. Der hat jetzt so wie epileptische Anfälle. Mhm. Also immer noch heftige und schwere und schlimme Nachwirkungen. Ja, sehr. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, da war ich nur einverstanden, weil meine Eltern dabei gewesen sind. Mhm. Wie ist denn jetzt deine Beziehung, deine emotionale Verbindung zu ihm? Also, ich sag mal, ich empfinde sehr viel für ihn. Mhm. Und er ist ein sehr wichtiger Mensch für mich. Ich konnte auch keine Beziehung zum anderen Mann aufbauen. Das heißt das denn, dass ihr jetzt wieder, dass du wieder quasi dich zu ihm angenähert hast, an ihn angenähert hast? Nein, also so wie er sich das wünscht, nein. Er liebt mich immer noch. Mhm. Und genauso wie am ersten Tag vor dem Unfall, nur bei mir ist es einfach, es ist viel zu viel passiert. Mhm. Und ich habe große Angst davor, wieder zurückzugehen, weil ich nicht weiß, ob ich wieder... Ja, aber steht denn, ich verstehe jetzt das Problem nicht so ganz. Also Problem ist es, wir haben uns am Samstag gesehen. Mhm. Und da waren meine Eltern nicht dabei. Mhm. Die haben uns alleine gelassen, wir waren 4 Stunden alleine und er hat geweint. Mhm. Er hat mich gefleht, zu ihm zurückzukommen. Und mein Problem ist, ich schlafe nicht mehr deshalb. Mhm. Ich denke nur noch an ihn. Aber du möchtest nicht zurückgehen zu ihm? Also im Moment nein. Ich habe einfach Angst davor. Mhm. Und ja, die Angst, die hält mich davon ab, obwohl er ist mir wahnsinnig wichtig. Mhm. Und ich mache mal folgenden Vorschlag. Das ist natürlich jetzt eine ganz komplizierte Geschichte. Ja. Und wir müssten eigentlich jetzt auch nochmal ganz intensiv über die Vergangenheit reden. Das können wir natürlich jetzt im Rahmen des Gesprächs hier nicht machen. Ja, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin dieses erörterst und besprichst. Mhm. Ich möchte auch nicht so ad hoc jetzt da was sagen und einen schnellen Ratschlag geben. Ich glaube, dafür ist es zu kompliziert. Ja. Ne? Wir machen es so, du kennst ja das Verfahren, du legst auf und wir, das ist die Annette, ruft dich gleich nochmal an. Ja. Okay, ja, alles Gute. Danke, Domian, und alles Gute für deine Sendung. Vielen lieben Dank. Tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Ich glaube, wir haben Bildstörungen, ne? Wenn ich das hier in meinem Monitor so sehe, es flackert immer so ein bisschen. Oder das liegt ja an meinem Gerät, das kann auch sein. So, jetzt haben wir Jürgen. Und Jürgen ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jürgen, dein Thema. Mensch, ist doch richtig ein Wunder, dass ich durchgekommen bin. Ja. Ich sehe dich, ja. Ja, mein Thema, ich bin großer Big Brother Fan. Ach, wir bleiben beim Thema Big Brother. Ja. Mhm. Und und ich habe die Alida in mein Herz eingeschlossen. Du hast die süße kleine Alida in dein Herz eingeschlossen. Obwohl schon sie vergeben ist mit den Frank. Ach, das glaube ich nicht. Der interessiert sich nicht wirklich für die. Meinst du, ja? Ja, das glaube ich nicht. Nein. Dann ging da mir die Post ab. Ja, die machen es sich alle irgendwie so ein bisschen nett, ne? Ja, um die Zeit rumzukriegen. Ja, das stimmt. Ich habe mich auch beworben da, wenn ich ganz ehrlich sagen. Du hast dich auch beworben? Ja. Okay, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Hm. Du wolltest ja wahrscheinlich über Alida mit mir reden. Ja, Alida, allgemein so. Also ich finde Alida nur toll und ich bin auch so ein Wesen wie sie. Aha. Ach, es geht mir gar nicht um Wesen, doch die Art und Weise und. Was findest du denn so toll an Alida? Ja, sie ist so ein bisschen aufgeregt, ein bisschen umgänglich. Sie ist, wie soll ich sagen, sie kommt mit jedem gut aus. Ja. Ja, und wenn Probleme sind, dann kommen sie alle meistens zu ihr und. Ein guter Kumpel, ne? Ja. Und so ein Mädchen, mit dem man Pferde stehlen könnte. Ja. Und du bist auch so ein Mädchen, mit dem man Pferde stehlen könnte. Also so ein Junge natürlich. Ja, ja, klar. Ne, weil du sagst, du bist so ähnlich wie sie. Ja, ja, weil ich, es kommen meistens auch Kumpels oder Kumpelinen an und und dann sind die auseinander und dann helfe ich dir auch wieder, dass sie wieder zusammenkommen. Ja. Aber ich helfe bloß einmal. Und beim zweiten Mal, wenn sie wieder auseinander sind, ist Feierabend. Dann ist Feierabend. Da hast du deine klaren Grenzen und Gesetze. Genau. Ja, ja. Also, du bist ein Fan von Alida. Das heißt, du wünschst dir, dass sie... Fan und verliebt. Und verliebt sogar. Ja. Das kannst du natürlich abschminken, ne? Um es dir mal gleich unverhohlen ins Gesicht zu sagen. Ja, stimmt. Wenn ich sie sehen tue, aber... Was nicht ist, dann, ist nicht. Nee, aber das wird auch nie sein, Jürgen. Nee, das ist klar. Aber zumindest ein Autogramm, das wäre toll. Ja, das kannst du ja machen, da kannst du ja hinschreiben. Die werden das schon schicken. Ja, deswegen. Man muss man noch mal versuchen. Ne? Also du wünschst, dass sie gewinnt? Wahrscheinlich, ne? Ja, sie wird gewinnen, das weiß ich. Hundertprozentig? Ja. Na, bin ich mir nicht so sicher. Doch, da bin ich mir sicher. Und wer ist im Moment dein Negativkandidat? Also wen findest du am blödsten, auf Deutsch gesagt? Den zurzeit erstmal, das ist schwer zu sagen. Im Moment ist also, es schwer. Also im Moment kann, also naja gut, das ist vielleicht die Ivo oder wie das Mädel heißt. Geht sie dir denn auch so auf den Senkel? Ein bisschen. Ja. Wie ein kleines Mädchen, ne? Das kleine Mädchen. Aber den Walter, den finde ich nicht schlecht. Ach, mach dich jetzt bei mir nicht unbeliebt. Deswegen, na gut, okay, aber... Nein, der ist nicht ehrlich. Ehrlich ist er nicht. Aber wer auch nicht ehrlich ist, das ist auch Christian. Ach nee, das sehe ich anders. Das ist auch ein bisschen Aufspielung. Aber naja, gut, wenn ich da drinnen bin, vielleicht spiele ich mich auch. Nee, kann ich nicht. Ich bin vielleicht auch so ein Typ, der eben sehr offen, sehr ehrlich ist. Ich könnte keine... Also was mir bei diesem Walter wirklich sehr unsympathisch ist, ist, er ist gnadenlos egoistisch und gnadenlos selbstsüchtig. Aber ich würde meine Meinung, wenn ich aus dem Studio bin und ich sehe und ich kann ihn nicht ab, würde ich niemals ihm zu sagen, du warst damals in diesem Brick Brava Scheiße und jetzt davor auch. Das will ich nicht sagen. Nee, es ist man nicht so. Man kann halt denken und dann ist es gut, aber niemals offene Kamera sagen. Ja, aber irgendwo gefällt uns allen ja doch so eine offene Art, ne? Und das Publikum hat ja sofort applaudiert. Die haben ja gesagt, die haben ja wahrscheinlich gedacht. Das ist heutzutage so. Das Schlechte, das sieht. Das Schlechte ist eben, also das finde ich nicht in Ordnung. Ein bisschen diskret halten muss man. Na gut. Also die Alida kann sagen, wie schon gesagt. Also du bist in Alida verliebt. Ja. Und ich gebe dir den guten Ratschlag von Mann zu Mann. Entliebe dich sehr schnell wieder. Ja. Kümmere dich um die netten Mädels aus deiner Umgebung. Ja. Und bestell dir ein Autogramm, häng dir das Autogramm übers Bett und dann ist gut. Ja. Ne? Macht halt deine Sendung, finde ich, also total spitze. Danke. Ja, mach weiter so. Ja. Also ich finde es echt gut und ich, wenn ich Zeit habe, verfolge ich sie auch. Zurzeit bin ich jetzt mal arbeitslos und deswegen sehe ich es mir fast jeden Tag an. Ja. Okay, Jürgen. Ja. Der Namensvetter. Alles Gute. Ja, wünsche ich auch. Auf Wiederhören. Und ja, und weiterhin sehr erfolgreich. Tschüss. Gut, tschüss. Annika ist dran und Annika ist 17. Ja, hallo. Annika, guten Morgen. So, wir beide sind dran. Ja. Dein Thema. Weswegen hast du angerufen? Es geht um das Problem, dass ich ungefähr jede Woche einen anderen Mann habe. Ach, du liebe Zeit. Mit 17 Jahren hast du jede Woche einen anderen Mann? Ja. Seit wie lange geht denn das schon so? Seit ich 14 bin. Nein. Wir wollen mal ausrechnen. Wie viele Männer sind denn das? Ziemlich viele. Na, also, du hast es hier bestimmt in der stillen Stunde schon ausgerechnet. Ja, es ist... Sag es uns. Nein, es ist einfach Wahnsinn. Und ich versuche das halt abzustellen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich versuche das auch zu lassen, aber dann komme ich immer wieder in die Versuchung. Es ist auch so Selbstbestätigung teilweise. Ist es denn immer nur eine Woche? So, oder so, ja, so ungefähr eine Woche? Ja, nee, das ist dann eigentlich so für einen Abend. Also. Ach so, noch kürzer. Also gar nicht mal eine Wochenbeziehung, sondern eine One-Night-Stand-Beziehung. Ja, sowas. Ja, ja. Wo schleppst du denn diese armen Jungs überall ab? Ja, meist auf irgendwelchen Partys oder so. Mhm. Also, ja. Und du hattest in all diesen Jahren, vom zarten Alter 14 bis heute 17, noch keine längere oder etwas festere Beziehung? Ja, doch, also ich hatte ja insgesamt 3 Beziehungen oder so. Und die längste, ja, es war ein halbes Jahr. Da war ich aber, ich weiß nicht, vielleicht war ich da, keine Ahnung, ja, 15 oder so. Aber da bin ich halt auch fremdgegangen. Achso, du warst in der Zeit dann auch nicht treu? Nein. Hm. Jetzt erklär mir mal, warum du das machst. Du hast gerade schon so ein Stichwort gesagt. Du brauchst die Selbstbestätigung? Ja, irgendwie ist das schon so, weil eigentlich bin ich nur auf der Suche nach einer längeren Beziehung, aber es geht nicht. Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt noch nicht den richtigen gefunden. Wenn der richtige dabei ist, dann hoffe ich, dass ich jetzt auch irgendwann mal vielleicht jemanden finde, so dass es endlich aufhört. Weil ich warum brauchst du denn so viel Selbstbestätigung? Ich weiß es echt nicht, weil... Ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt so einen richtigen finde und bis dahin, ich weiß nicht, eigentlich, ich habe keine Komplexe oder so. Und wie siehst du denn aus? Bist du mit deinem Äußeren zufrieden? Ja, total, ja. Total. Ja. Beschreib dich mal. Na, die so grob nur, damit ich mir natürlich ein richtiges Bild von dir machen kann. Größe? Ja, so 1,70 oder so. 1,70 Gewicht? Blonde, längere Haare und... Blonde, lange Haare? Ja, mittellang, ja. Ja, und Gewicht? 65 Kilo oder so. Ja, aber so, du bist mit dir zufrieden. Du sagst, ich bin eigentlich ein ganz attraktives Mädchen und ich kann mich gut leiden. Ja. Ja. Sind diese Jungs denn dann enttäuscht oder ist das für die auch klar, dass das nur so eine Nachtgeschichte ist? Nee, manchmal muss ich denen dann schon sagen, ich weiß nicht, wenn die sich da halt mehr bei denken, dass es halt doch nicht so ist, weil die denken sich da halt dann mehr bei und rufen mich an oder so und dann muss ich schon sagen, dass es nicht so ist von meiner Seite aus. Mhm. Geht es dir denn wirklich auch hauptsächlich um den Sex? Teilweise schon, ja. Das heißt, du hast dann auch richtig Spaß an dem Sex? Ja. Mit Orgasmus und allem drum und dran? Ja. Ja. Dann hast du wahrscheinlich auch in deiner Umgebung, so ist es ja heutzutage, immer noch einen schlechten Ruf, ne? Ja, doch, kann man so sagen. Was machst denn du? Bist du eine Schülerin oder arbeitest du? Nee, im Moment, also jetzt habe ich gearbeitet, aber jetzt gehe ich wieder aus der Stadt weg, wo ich war. Das heißt, du hast alle schon alles abgegrast, da sind keine Jungs mehr. Ja, so ungefähr. In welchem Alter sind die denn so, die du bevorzugst? Ja, also so meistens so um 25 rum oder so. Ach so, alte Knacker schon. Ja, also da war auch schon ein 37-Jähriger dabei. Uiuiui. 17-Jähriger auch, aber ja, halt so um 25. Also eher nach oben, die Tendenz. Ja. Ist natürlich schwierig. Also ich glaube, wenn man das sehr lange betreibt, Annika, dass man schon, dass das ein Schaden. Ich argumentiere das nicht moralisch, sondern glaube ich einfach pragmatisch. Ich glaube, dass man einen Schaden nimmt. Dass man irgendwann gar keine Geduld mehr hat, sich auf einen Menschen einzulassen. Ja. Sondern dass man immer den schnellen Wechsel sucht, in der großen Hoffnung, irgendwann den Prinz zu finden, aber immer ungeduldiger auch wird. Ja, das merke ich auch jetzt schon. Siehst du? Ich nehme mir immer vor, so, ja, wenn jetzt jemand kennenlernt, dann lässt es erstmal so langsam laufen. So, es klappt einfach nicht. Aber ein ganz guter Trick dabei wäre, dass du dir einfach verbietest, gleich am Anfang mit den Männern in die Kiste zu gehen. Dass du es erstmal sich entwickeln, dass du dem Ganzen eine Chance gibst, dass sich das entwickeln kann. Ja. Ich glaube nämlich, dass durch diesen schnellen Sex, wenn das immer so zack, zack, zack, zack, zack geht, man überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hat, sich vielleicht auch richtig zu verlieben, dass eine Spannung aufgebaut wird, dass man neugierig wird auf den anderen, sondern das hat irgendwann dann doch etwas sehr Triviales. Ja, das stimmt, ja. Aber ich habe es bis jetzt einfach noch nicht geschafft, irgendwie das zu ändern oder so. Mhm. Also ich nehme mir es echt jedes Mal wieder vor und es klappt einfach nicht. Mhm. Ich glaube, dass es einfach nur auch so geht, indem man, ich meine, du bist ja nun gerade erst auch 17 Jahre alt und das Problem ist dir ja jetzt schon bewusst, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, ne? Dass du nur gegensteuern kannst, indem du immer und immer und immer wieder es versuchst und dir das Problem wirklich bewusst lässt auch. Dann wird es schon irgendwann vielleicht millimeterweise vorangehen. Es geht nicht von heute auf morgen, glaube ich nicht. Ja. Das ist schon so eingerissen, diese Verhaltensweise, wenn du das 3 Jahre machst, vor allen Dingen auch du kommst ja aus der Pubertät quasi raus mit so einem Verhalten. Das ist ja richtig eingebrannt schon in deine Verhaltensweisen. Ja. Warst du denn mal verliebt in den einen oder anderen? Oder ja, war, doch. Aber du, was ist denn für dich verliebt sein? Ja, halt, also ich habe jetzt schon jemanden so, mit dem ich eigentlich dauerhaft zusammen sein könnte oder so, aber es ist halt, ich weiß nicht, so vom Typ her passen wir überhaupt nicht zusammen und das ist halt nur auf einer sexuellen Basis irgendwie so, dass ich mir das vorstellen könnte. Und mach mal Folgendes, wenn du das nächste, versuch doch mal eines, das wirst du ja wohl schaffen, dass du mal so vielleicht die nächsten 2-3 Wochen ein bisschen kürzer tanzt. Schaffst du das? Ja, ich hoffe es. Ja, komm, du bist ja nur so triebgesteuert, bist ja nur auch nicht. Ja. Ne? Bei Männern sagt man, wenn die sind schwanzgesteuert, dann müsste man bei dir sagen, du bist scheidengesteuert. Ne? Also, das kannst du ja hinkriegen. So, ja. Und wenn dann irgendetwas passiert in der nächsten Zeit, dass du das Gefühl hast, ich bin so ein bisschen verknallt. Und in dem Moment, wo du in einen Mann oder einen jungen Mann, wie auch immer, etwas verliebt bist, wo es so ein bisschen britzelt und wo die Schmetterlinge im Bauch sind, da tritt ganz auf die Bremse mit dem Sex. Ja. Such dir deinen Sex woanders, aber nicht mit dem erstmal. Und versuch mit dem schön einen langsamen Kontakt aufzubauen. Und schieb das hin mit dem, das kann sich auch 4 Wochen oder 6 Wochen hinziehen, bevor ihr zum ersten Mal miteinander schlaft. Ja. Versuch es einfach mal so, ist vielleicht ein Tipp oder eine Möglichkeit. Ja. Und man, wie bei allen Dingen, man kann sich in einer Verhaltensweise gehen lassen und man kann gegen eine Verhaltensweise sich halt auch stemmen und versuchen, dagegen zu wirken. Ja. Du musst jetzt dagegen wirken. Ja, ich versuche das, ja. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen, bei all diesen vielen Männern, ist es denn auch wirklich immer mit Gummis? Ja, meistens, ja. Ja, das kam mir aber nicht so überzeugt jetzt. Ja, also doch, meistens schon, ja. Annika, das muss die absolute Grundbedingung sein für alles überhaupt. Ja. Du kannst dir die schlimmsten Krankheiten holen oder du kannst schwanger werden. Ja. Und dann stehst du da. So. Ja. Die andere Geschichte versuch mal so anzupacken, wie ich es gerade versucht habe zu erklären. Ja, ich versuche das. Ja? Und wenn hier, also Jungs, wenn ihr Annika kennenlernen wollt, vergesst es, wir erreichen keine Post weiter. Ne? Wir wollen dich ja nicht in Versuchung führen, Annika. Ja. Alles Gute, auf Wiedersehen. Ja, okay, danke schön, Domi. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Frank. Und Frank ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Frank, was ist dein Thema? Mein Thema ist reiche Frauen. Wow! Du bist auf der Suche. Reiche Frau. Du bist auf der Suche nach einer stinkreichen Frau. Ja, genau. Du hast keinen Bock zu arbeiten? Doch! Doch! Ich würde sogar was dafür tun. So. Also je nachdem, was für eine Anforderung an mich gestellt wird, bin ich bereit, sehr viel zu tun. Also jetzt im Ernst. Das Thema ist, du suchst eine reiche Frau, oder wie? Ja, genau. Warum denn eine reiche Frau? Ja, was heißt. Also weil ich finde einfach, reiche Frauen sind für mich erotisch, die strahlen für mich was aus, die sagen mir irgendwie so, also ich habe mehr Möglichkeiten, ich habe mehr... Also Geld macht sexy, meinst du? Macht sexy, ja, macht. Kann ich zwar überhaupt nicht nachvollziehen, aber man sagt das so, ja. Ja, ja, nee, ich finde das, ich selber empfinde das auch so, ne? Mhm. Und ich sag mal, also... Das ist einfach eine ganz andere Lebenseinstellung, denke ich mir so, wenn man mehr Geld hat halt. Ne? Wie lebst du denn? Geh mal ein bisschen näher noch ans Telefon, damit ich dich noch präsenter höre. Wie lebst du denn mit deinen 23 Jahren? Was machst du vom Beruf? Also beruflich habe ich Malergestalter gemacht eine lange Zeit. Dann habe ich längere Zeit auch, bin ich auch im Malerbereich gewesen und habe halt auch Kunst fabriziert ein bisschen. Wir reden jetzt von der Vergangenheit und wie sieht es im Moment aus? In der Gegenwart, ja, bisschen Kunst und ansonsten arbeitslos. Sagen wir, du bist faul. Also auch auf der Suche halt nach Arbeit. sagen wir schlicht und einfach, du bist faul. Nee. Doch, glaube ich schon. Nee. Wenn du mit 23 Jahren als Maler keinen Job hast und nicht nebenher arbeitest und dich nicht bemühst und vom Arbeitslosengeld arbeitest. Nee, ich wollte jetzt so ein bisschen mehr so abdriften in so ganz andere Bereiche, so wie zum Beispiel Model oder Moderator oder halt irgendwie Fernseh oder so. Und wir greifen aber gleich zu den Sternen, ne? Ja, also so ein kleiner Träumer bin ich einfach. Ja. Muss ich zugeben. Also du bist geil auf Geld, du bist geil auf Berühmtheit. Ja. Ne? Ja, hast du gut drauf. Und da hast du gedacht, wenn ich das schon nicht alleine schaffe, dann angle ich mir eine schöne Frau. Eine reiche, nicht eine schöne, eine reiche Frau. Wie hässlich nimmst du sie denn hin, wenn sie steinreich ist? Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Also ich glaube, wenn es dann über da war heute irgendwie, war auch ein Bericht im Fernsehen und der Mensch, der war schon 80 Jahre alt, ne? Und der fiel beinahe auseinander und da war dann eine 16-jährige Frau neben ihm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt so einen, ich glaube auf Mallorca oder Ibiza, der sucht eine so ein steinreicher Typ, der sucht eine ganz junge Frau. Nehmen wir mal wir drehen das mal rum. Es ist eine ganz alte Dame, eine uralte Frau, die sich einen jungen Mann sucht von 23 Jahren, zum Beispiel, wie du es bist. Ja. Würdest du dich auf sowas einlassen? Also ich sag mal, auf einer kommunikativen Ebene ja. Also heißt eine freundschaftliche Ebene. Die will alles. Das ist die Abmachung. Nee, das würde ich glaube ich nicht verkraften. Die 85-jährige Dame will mit dir einmal im Monat schmutzigen Sex machen. So, das ist die Vorgabe. Und du musst immer bei ihr im Bett mit einschlafen, Hans. Nee. Dafür erbst du 10 Millionen Mark. Dafür erbe ich 10 Millionen Mark. Ja gut, ist eine... Weiß nicht, was man dann tut, wenn man in der Situation wäre. Also jetzt von meiner momentanen Vorstellung denke ich, nee, also das wäre... Das wäre mir dann doch zu krass. Einige Schritte zu viel. Also sie soll ja ein bisschen jünger sein und sie soll auch ein bisschen hübsch sein. Aber warum sollte eine schöne, reiche Frau dich, Frank, nehmen, der nicht so viel zu bieten hat? Wieso? Ja, ich frage ja nur so. Was? Ich finde, ich habe schon ganz schön recht viel zu bieten. Dann sag mal, was hast du zu bieten? Also ich bin, also wenn man mich kennengelernt hat, ja? dann sagt man schon wirklich, Frank, du bist einfach einzigartig, du bist okay, ne? Also ich gebe nur das wieder, auch ich was dachte gerade, er ist einzigartig, er ist okay. Also ich bin in meiner ganzen Art, also ziemlich vielseitig, ich bin auch ziemlich talentiert, was gewisse Sachen angeht. Na, was denn zum Beispiel? Wo bist du denn talentiert? Also ich kann sehr gut mit Menschen umgehen, denke ich für mich. Mit Mädchen oder mit Menschen? Mit Menschen, allgemein jetzt. Ja. Und was noch? Was hast du noch für ein Talent? Was noch? Ja, das Malen ist ein Talent von mir. Dann. Ja. Du hast einen guten Charakter? Einen guten Charakter, denke ich. Ja, so... Was ja. ist denn das? Was ist die beste Charaktereigenschaft an dir? Also, dass ich verdammt ehrlich bin. Also, ich bin wirklich bis auf die Knochen ehrlich und ich meine, also, ich kann selten lügen. Das geht bei mir so gut wie gar nicht. Ob das jetzt schon gelogen ist, das muss man mal dahingestellt lassen, okay? Aber ich meine, ich bin schon wirklich bis auf die Knochen ehrlich und ich versuche auch immer irgendwie jedem, der mir begegnet, das Beste zu geben und... Genug Weihrauch? Was ist denn die schlechteste Eigenschaft von dir? Eine schlechte Eigenschaft. Dass ich ehrlich bin. Dass du ehrlich bist? Ja, ehrlich. Dass ich manchmal zu ehrlich bin. Das also, geht auch vielen Leuten, die das manchmal auf den Sack. Ich merke schon, dass du gerne gut von dir sprichst. Nur so kaum ins Ausdruck. Ja, ich prahle manchmal schon. Ja. Ja, was machst du jetzt? Wie versuchst du denn an reiche Frauen ranzukommen? Ich versuche halt viel, ich rede halt viel mit Frauen auch so, die ich treffe. Und manchmal ist mir dann, was heißt, das geht dann nicht jetzt ums Finanzielle oder so, ich finde die halt einfach nur... Doch, es geht ja ums Finanzielle, wenn du sagst, ich will eine reiche Frau haben, dann geht's ja... Nicht nur, also ich finde diese reiche Frauen ist für mich attraktiver, erotiger, ja, aber das halt mehr aussehen wie eine ganz normale... Ja, aber die ist für dich attraktiver und erotischer deshalb, weil die auf dem Konto ein paar hunderttausend Mark hat. Wenn die ein paar hunderttausend Mark weg wären, wäre die für dich auch nicht mehr erotisch, also geht es doch ums Geld. Nee, man kann sich mit Geld, sag ich mal, kann man sich viel schöner, also viel, viel, viel attraktiver sich selber auch gestalten, sich selbst irgendwie verwirklichen. Okay, also geht es doch um das Geld. Das finde ich auch ziemlich reizvoll von reichen Frauen. Also, ach, man kann sich, glaube ich, auch schon sehr verwirklichen ohne Kohle, mit normalem Geld. Also wenn du eine sehr nette Frau treffen würdest, die, weiß ich jetzt, Kassiererin ist irgendwo oder Angestellte oder so, die ein normales Gehalt hat, wäre für dich nicht so der Reißer. Also das fände ich dann vielleicht ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, wenn ich eine Frau liebe, dann... Ich glaube, Frank, dass du gerade nicht sehr viel Sympathiepunkte bei unserem Publikum machst. Nee. Das ist nicht sympathisch, was du sagst. Mir ist das auch nicht sympathisch. Ich finde es blöd, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ehrlich, wenn du so scharf auf Kohle bist und Geld, okay, ist ja, verstehe ich ja auch und kann man ja auch akzeptieren. Aber dann setz doch deine eigene Kraft dafür ein und versuche das Geld zu machen. Aber wenn du jetzt Liebe und Geld miteinander vermengst und auch noch sowas erzählst, von wegen, eine Frau ist erotischer dadurch, dass sie eine Million auf dem Konto hat, ist mir bei Männern unsympathisch, wenn die das sagen, und auch bei Frauen umgekehrt unsympathisch. Oh. Ja. Ich glaube nicht, dass sich eine Millionärin jetzt meldet und die sagt, ich möchte gerne den Frank kennenlernen hier. Nein, glaube ich auch nicht. Ich wollte mich einfach nur mal... Nein, weil ich dich finde, erotische Frauen finde ich... Ach, Frauen mit Geld finde ich erotischer. So, hast du es jetzt zum dritten Mal gesagt? Ja, und ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, ja. Lieber Frank, wir müssen Schluss machen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ja, gut. Wir haben uns eine Weile unterhalten, war ja ganz interessant und mach deinen Weg, sagen wir es mal so. Naja. Okay. Vielleicht alles ruft Gute. Sie ja doch an. Vielleicht ruft sie ja doch an, genau. Ja. Wiederhören, tschüss. Ciao. in der Technik heute Nacht Hans-Jürgen Wilde und unser Thema morgen heißt böse Frauen. Ich möchte mit bösen Frauen reden, die von sich selbst sagen, ich bin eine böse Frau. Und ich möchte über böse Frauen reden, also wenn ihr böse Frauen kennengelernt habt, erzählt mir die Geschichten über diese Frauen, über diese bösen Frauen. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 Uhr sind wir da hier im WDR Fernsehen und im Radio bei uns live. Gute Nacht, bye bye.